bedient sich Gott der Engel als seiner Diener. Gott bedient sich der Engel als seine Diener und vertraut vielen von ihnen die Aufgabe an, unsere Wächter und Beschützer zu sein, als Schutzengel, von denen wir wenigstens einen haben, einen schon seit am Beginn unserer Existenz. Und dann gibt es Theologen die Ansicht, dass manche auch mehrere Schutzengel haben, vor allem der Priester, jene für seine Aufgabe und so weiter. Gut. Das ist keine Glaubenswahrheit, aber sicher seinen Sinn in der Wirklichkeit. Gott bedient sich also der Engel als seine Diener, durch die er mit uns sozusagen kommuniziert und seine Eingebungen schenkt und so weiter mitteilt. Das ist in der nächsten Frage heißt,